So, wir sind wieder zurück und begrüßen ganz herzlich auch diejenigen Hörerinnen und Hörer, die die Sendung erst jetzt eingeschaltet haben. Im Studio ist heute die Ernährungsberaterin Bettina Starke bei uns. Schon vor der Pause hat sie geschildert, warum eine Ernährungsberatung und eine Ernährungsumstellung wichtig sind. Nun versuchen wir noch auf einige Fragen einzugehen, die im Laufe der letzten halben Stunde gestellt wurden. Viele von Ihnen möchten wissen, ob man denn die vielen Ernährungsmythen, die im Internet kursieren, wirklich für bare Münze nehmen könne. Als Beispiel nennt eine Hörerin Fruchtsäfte, da diese im Allgemeinen als gesund gelten, besonders wenn sie frisch gepresst sind. Doch auch da herrscht offensichtlich eine gewisse Unsicherheit. Dass Fruchtsäfte gesund sind, ist tatsächlich eine weit verbreitete Meinung. Viele denken, ich lasse ab heute Cola und Fanta weg und trinke nur noch Fruchtsäfte, dann schwindet der Bauchspeck ganz von allein. Doch das ist leider ein Irrglaube, der sich schnell als Kalorienfalle entpuppt. Eigentlich sind Fruchtsäfte wahre Kalorienbomben. Neben Antioxidantien und Vitaminen können sie genauso viel Zucker enthalten wie beispielsweise Cola, und zwar den relativ problematischen Fruchtzucker. Problematisch deswegen, weil etwa 30% der Deutschen an einer Fruktoseunverträglichkeit leiden, ohne es zu wissen. Häufig äußert sich diese nur in diffusen Beschwerden. Diese reichen von Verdauungsproblemen wie Blähungen oder Durchfall über Konzentrationsstörungen oder Verstimmungen bis hin zu Depressionen. Und diejenigen, die sich davon eine positive Auswirkung versprechen, werden bitter enttäuscht und müssen sich wundern, dass sie ständig zunehmen. Dabei ist der Mechanismus, der dahinter steckt, ganz einfach. Sobald der Körper viel Fruchtzucker aufnimmt, und das geschieht schon mit einem großen Glas Fruchtsaft, wandelt der Dünndarm die Fruktose automatisch in Fett um. In größeren Mengen ist Fruchtsaft also ein echter Dickmacher. Stattdessen ist es gesünder, frisches Obst zu essen. Darin ist zwar auch Fruktose, aber deutlich weniger als in Saft. Außerdem enthält Obst viele Ballaststoffe und die sind in den Säften kaum vorhanden. Das heißt aber nicht automatisch, dass man Fruchtsäfte komplett von der Einkaufsliste streichen muss. Trinken Sie Saft nur in Maßen und am besten verdünnen Sie ihn mit Wasser. Generell gilt, weniger Zucker ist besser. Das nächste Stichwort in den Kommentaren ist die Avocado, das grüne Gold, wie sie oft genannt wird. Ist die Avocado wirklich so gesund, wie allgemein angenommen wird? Ja, die Antwort ist hier ein ganz klares Ja. Die Avocado gilt als ein Superfood par excellence. Sie schmeckt köstlich und enthält nicht nur wichtige Vitamine und Mineralstoffe, sondern vor allem auch viele ungesättigte Fettsäuren, die man im Volksmund als gutes Fett bezeichnet. Sie wirken sich nämlich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn die ungesättigten Fettsäuren die gesättigten ersetzen. Aufgrund des beträchtlichen Fettanteils wird die Avocado auch als Butterfrucht bezeichnet und sollte aus diesem Grund zumindest beim Abnehmen eher mit Vorsicht genossen werden. Auf 100 Gramm kommen je nach Sorte zwischen 160 bis 220 Kalorien und 15 Gramm Fett. Wenn jemand aber nicht so sehr auf sein Gewicht achten muss, ist die Avocado ein wichtiger Bestandteil vegetarischer bzw. veganer oder ganz allgemein gesunder Ernährung. Was für die Gesundheit gut ist, ist für die Umwelt allerdings weniger förderlich. Durch die steigende Beliebtheit nimmt auch die Produktion zu, und bei dieser werden viele wertvolle Ressourcen verbraucht. Um 1 Kilogramm Avocado, also je nach Größe, 2 bis 3 Stück ernten zu können, braucht man rund 1000 Liter Wasser. Zum Vergleich, für die Produktion von 1 Kilogramm Tomaten werden im Durchschnitt nur etwa 180 Liter Wasser benötigt. Ein weiteres Problem sind die langen Transportwege, denn die Avocado gedeiht am besten in warmen Regionen, was für den europäischen Markt wiederum bedeutet, dass die so begehrte Frucht oft viele tausende Kilometer zurücklegen muss, bevor sie bei uns in die Geschäfte kommt. Hinzu kommt noch, dass in den wichtigsten Anbauregionen in Südamerika viele Wälder gerodet werden und das zudem oft illegalerweise, um neue Anbauflächen für Avocadobäume zu gewinnen. Meist sind das sowieso Regionen, die schon an Wassermangel leiden. Auch die Tatsache, dass die Avocado grundsätzlich in Monokulturen angebaut wird, verbessert die Lage nicht gerade. Denn bei dieser Art der Landwirtschaft kommt es häufig zu einem vermehrten Einsatz von Pestiziden. Vor diesem Hintergrund muss man also ganz ehrlich sagen, dass die Umweltbilanz von Avocados ziemlich negativ ausfällt. Frau Starke, ich bekomme gerade verzweifelte Signale aus der Regie, dass die Zeit unserer Sendung langsam zu Ende geht. Sehr schade, denn ich denke, dass wir diese Diskussion noch lange weiterführen könnten. Viele Fragen haben wir noch nicht einmal ansatzweise angesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses informative und aufschlussreiche Gespräch. Wünsche Ihnen zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin einen schönen Nachmittag und verabschiede mich bis nächste Woche. Ich danke Ihnen nochmals für die Einladung und denken Sie dran, halten Sie sich fit und bleiben Sie gesund.